Nun ist es schon anderthalb Jahre her, dass wir nach langen Irrfahrten und vielfach großer Not endlich in dieser prächtigen und mit unzähligen Denkmälern geschmückten Residenz eintrafen. Ich fand hier eine Stelle. Ich fand sie und verlor sie wieder. Verstehen Sie? Diesmal verlor ich die Stelle aus eigener Schuld, denn meine Neigung brach durch. Jetzt wohnen wir in einem Winkel bei Amalia Fjodorowna Lippewechsel, der die Wohnung gehört. Wovon wir aber leben und womit wir bezahlen, das weiß ich nicht. Außer uns leben noch viele dort. Ein entsetzliches Durcheinander. Ja. Inzwischen war mein Töchterchen aus der ersten Ehe herangewachsen, und was sie, mein Töchterchen, von ihrer Stiefmutter zu erdulden hatte, während sie heranwuchs, darüber schweige ich. Denn wenn Katharina Iwanowna auch von großen Gefühlen ganz erfüllt ist, so ist sie doch eine hitzige und gereizte Dame und versteht es, einen herunterzumachen. Tja, doch wozu daran denken? Schulunterricht hat Sonja, wie Sie sich denken können, nicht erhalten. Ich habe versucht, etwa vor 4 Jahren Geographie und Weltgeschichte mit ihr durchzunehmen. Aber da ich selbst nicht ganz sattelfest war und keine entsprechenden Bücher besaß, denn die Bücher, die wir hatten, nun ja, diese Bücher sind nicht mehr da, so endete damit auch der ganze Unterricht. Wir blieben bei Cyrus von Persien stehen. Später, als sie reifer und älter wurde, las sie einige Bücher romanhaften Inhalts. Ja, und vor kurzem erhielt sie von Herrn Lebesjetnikow ein Buch Physiologie von Lewis. Kennen Sie es vielleicht? Das las sie mit großem Interesse und las uns auch einige Abschnitte daraus vor. Das ist nun ihr ganzes Wissen. Jetzt wende ich mich an Sie, mein Herr, mit einer privaten Frage, so von mir aus. Wie viel kann nach Ihrer Meinung ein armes, ehrliches, junges Mädchen durch ehrliche Arbeit verdienen? Sie wird kaum 15 Kopeken pro Tag verdienen, mein Herr, wenn sie ehrlich ist und keine besonderen Talente hat. Und dafür muss sie, ohne einen Augenblick zu ruhen, ununterbrochen arbeiten. Und dabei hat zum Beispiel der Staatsrat Iwan Iwanowitsch Klopstock, haben Sie vielleicht von ihm gehört, bis heute nicht bloß das Geld für das Nähen von einem halben Dutzend Hemden aus holländischem Leinen nicht bezahlt, sondern hat sie noch unter Kränkungen hinausgejagt, hat mit den Füßen getrampelt und sie in unanständiger Weise beschimpft, unter dem Vorwand, dass der Hemdkragen nicht nach Maß und dazu schief genäht sei. Und die Kinder sitzen hungrig zu Hause.